Ja, 15 besser als 4. 5 macht auch mehr her als 4. Nichtsdestotrotz ist der fünfte Track ein Dummy. Das liegt einfach daran, dass ich keine Zeit und keine Möglichkeit habe, noch einen fünften Song aufzunehmen. Ich habe einen Elektro-Song gemacht namens Flaschendrehen. Der ist mir aber so nah an Dreierbahn, das wollen wir dann doch nicht. Und deswegen besteht der fünfte Track nur aus diesem Text, der aber auch schon jetzt zu Ende ist. Letztes Mal, Süße, komm, wir gehen, Süße, komm, wir gehen, Flaschen drehen.